Prolog. Ich lese aus den Kinderliedern von Brecht. Ein Mailied 1950. Am 1. Mai gehen Vater und Mutter in einer Reihe, kämpfen für ein besseres Leben. Frohn und Armut darf's nicht geben. Da sind wir auch dabei. Grün sind die Zweige. Grün sind die Zweige, die Fahne ist rot. Die Fahne ist rot. Nur der Feige duldet Not. Es ist Monat Mai, im Acker die Helmchen stehen Reih an Reih. Das wird reiche Ernte geben. Im Acker die Helmchen stehen Reih an Reih. Lass uns streben, dass es die unsere sei. Grün sind die Fluren, die Fahne ist rot. Grün sind die Fluren, die Fahne ist rot. Unser die Arbeit. Unser die Arbeit. Unser das Brot. Unser das Brot. Das klingt heute wie ein Märchen, aber was spricht gegen Märchen? In unsere Träume lächelt der Tag. Man kann darüber lachen jetzt, weil es so jenseits aller Realisierungsmöglichkeit ist. Aber wichtig sind die Träume, glaube ich, die es gegeben hat. Die sind nicht weg, nur weil sie nicht erfüllbar sind. Komm, wir machen sie wahr. Die werden immer wieder da sein und ich glaube, jede Generation wird es wieder versuchen. Oder jede zweite oder jede dritte. Wach auf, draußen warten die Träume. Komm, wir machen sie wahr. Heiner Müller. Der Bau. Erstes Bild. Der Zimmermannstanz. In dem ein Wasserwerk gebaut werden könnte, aber ein Kraftwerk gebaut werden soll. Eine Baustelle. Schlamm und Wind. Ein Kühlturm. Zwei LKW-Typ Ural im Standgas. Im Orchestergraben eine Baugrube. Ein Mann kommt von hinten rechts, langsam über die Bühne. Er schaut sich um. Schmales Gesicht, Anzug, Gummistiefel. Donat, der neue Parteisekretär. Kreischen der Windmaschine, Krachen in der Baugrube. Er bleibt stehen. Er fragt: Warum zertrümmert ihr das Fundament? Warum zertrümmert ihr das Fundament? Vier Köpfe aus der Baugrube. Hast du ihr gesagt? Ihr gesagt? Vier Bauarbeiter. Hast du ihr gesagt? Hast du ihr gesagt? Ich werde dir Augen machen. Ich zeig dir, wer das Fundament zertrümmert. Ich zeig dir, wer das Fundament zertrümmert. Das ist der Embryo von einem Kraftwerk. Das ist der Embryo von einem Kraftwerk. Vom Neuesten das Neueste. Von einem Kraftwerk. Vom Neuesten das Neueste. Nämlich, es soll Salzkohle fressen, was kein Kraftwerk vor ihm geschluckt hat. Salzkohle ist billig, wir stehen drauf, aber... Aber sie will verdaut sein. Schlackt. Frisst Kessel. Aber sie will verdaut sein. Schlagt, frisst Kessel. Ein Brocken für die Projektierer. Sie kauen dran und malen einen Grundriss nach dem anderen. Und ein Gemälde löscht das andere aus. Es geht in Ordnung, wenn's auf dem Papier bleibt. Wenn's auf dem Papier bleibt. Auf dem Papier bleibt's nicht. Der Bau ist Schwerpunkt. Warum, weiß Stalin. Wir warten auf die Zeichnung. Warten heißt Zeitlohn. Wir warten auf die Zeichnung. Warten heißt Zeitlohn. Warten beim Skat um die Prämie vom vorigen Jahr. Vom vorigen Jahr? Dann kommt die Zeichnung. Kommt die Zeichnung. Dann kommt die Zeichnung. Wir reißen ein, bauen neu. Wir reißen ein, bauen neu. Der Projektant ändert die Zeichnung. Ein Dreh mit dem Reißzeug. Wir reißen wieder ein, bauen wieder neu. Wir reißen wieder ein, bauen wieder neu. Bauen wieder neu. Das ist Kapitalismus. Das ist Kapitalismus. Der Arbeiter wird mit dem Arbeiter gefüttert. Der Arbeiter wird mit dem Arbeiter gefüttert. Der Arbeiter wird mit dem Arbeiter gefüttert. Der Arbeiter wird mit dem Arbeiter gefüttert. Wach auf, draußen warten die Träume. Komm, wir machen sie wahr. Dreier, ein Brigadier, klettert aus der Grube. Er stellt sich auf einen Stapel Schalholz. So stehe ich da, mein eigener Saboteur. Jeder ist im zweiten Beruf sein eigener Saboteur hier, vom Minister abwärts und nicht nur sein eigener. Schreib das in deine Zeitung. Dreier heiße ich. Und geh zum Wasserwerk, dort hörst du mehr. Das steht auf dem Papier bis zum letzten Strich. Die könnten bauen, dass der Beton schäumt, könnten. Aber der Schwerpunkt spielt die erste Geige. Das Wasserwerk. Hört auf, wie Krieg anfängt, weil's keiner will. Die Vögel scheißen auf die halben Wände, der Regen wäscht sie, danach Schnee. Willst du mehr wissen? Und was ich dir gesagt habe, unterschreibe ich. Der Parteisekretär streckt ihm die Hand entgegen. Ich bin der neue Parteisekretär. Soll ich dir die Hand geben? Vor dir hat mancher hier das Blaue versprochen. Den Arm dazu gebe ich dir, wenn du's änderst. Handschlag. Dreier zurück in die Baugrube. Donat steigt auf den Stapel. Belfert, der Oberbauleiter, in einem russischen Kübelwagen aus der Seitenbühne. Wenden, anhalten, aussteigen. Er trägt einen guten Kittel. Er tut sich schwer mit dem Stapel. Meine Frau fragt mich, ob du zum Essen kommst. Sie hat wenig Abwechslung hier und ist dankbar für jeden Gast. Ja? Ich bin froh, dass ich wieder zwei Rücken habe und einen Kopf mehr. 23 Baustellen und nichts für die Unsterblichkeit getan. Ach, das ist ja ein anderes Stück. Wäre ich Maurer geblieben, Stein auf Stein oder Pionier auf dem Vormarsch, werden die Brücken gebaut, die auf dem Rückmarsch gesprengt werden. Die ganze Wissenschaft ist vorn und hinten. Ich bin froh, dass ich wieder zwei Rücken habe und einen Kopf mehr. 23 Baustellen. So breit ist kein Kreuz. Hast du dich umgesehen? Hast du dich umgesehen? Vorsicht. Hier schlagen sie uns den Boden weg. Ein Erdbeben. Komm, weiter. So nah an der Basis ist zu nah an der Basis. Weißt du, was sie hier machen? Fünf Schritt unter dir. Sie reißen das Fundament ab, das sie gebaut haben. Der Zorn des Gerechten? Glaubst du, das Fundament hier wird zum ersten Mal zertrümmert? Wo kommst du her? Vom Mond? Hast du zum ersten Mal Beton gerochen heute? Als Parteisekretär kannst du zufrieden sein. Wenigstens der Brigadier macht es nicht gern. Vergiss es also. Realismus ist das halbe Leben auf dem Bau. Erneutes Krachen. Belfert samt Holzstapel versinkt. Donat ruft in die Grube. Hast du Realismus gesagt? Soll ich dir heraushelfen? Wärst du Maurer geblieben? Oder Pionier? Die Brücken werden gebaut, damit sie gesprengt werden. Dein Nachruf ist schnell aufgesetzt. An den Folgen eines schweren Praktizismus starb nicht so früh. Praktizismus? Weißt du, wie viele Pläne von wie vielen Betrieben sich kreuzen auf jedem Quadratmeter Boden hier? 40 Zulieferbetriebe an jedem Bein, bei jedem Schritt. Das ist die Zwangsjacke. Willst du sie anziehen? Eine Höllenmaschine ist der Bau. Eine Höllenmaschine ist montiert der Bau. Montiert aus morgen und gestern, da und hier. Sie läuft, frag mich nicht wie. Da und hier, morgen und gestern. Sie läuft, frag mich nicht wie. Ich wundere mich jeden Tag neu. Ein Radwechsel. Und sie sagt, nein. Meine Frau fragt, ob du zum Essen kommen willst. Sie ist dankbar für jede Abwechslung hier. Was heißt Maurer bleiben? Zeig mir den Maurer, der es bleibt. Stein auf Stein machen die Steine selber. Praktizismus. Die Ingenieurin Schlee kommt aus der Gasse. Kann ich. Feine Haare unterm Bauhelm, Regenjacke, ein Kleid aus Frühlingsstoff, Pfiffe aus der Baugrube, Köpfe von Arbeitern. Das schickt mir mein Ministerium, wenn ich Ingenieure brauche. Eine Ballerina. Der bloße Anstand gebietet mir, sie nach Hause zu schicken. Auf Wiedersehen, mein Fräulein, in 10 Jahren. Warum wollen Sie auf dem Bau arbeiten, in der Giftküche der Republik mit Ihrem weißen Fragebogen? Wann haben Sie Ihre Zöpfe abgeschnitten? Gestern? Und was haben Sie gelernt auf der Hochschule? Wir sind schnell, wir sind bereit für alles. Scharf sind wir. In jeder Geste, jedem Blick, in jedem Wort. Scholochow, Genossin Schlee. Zvetaeva. Wir müssen ein Chemiekombinat aus dem Dreck zaubern hier. Das auf dem Reißbrett schon ein Experiment ist, jeder zweite Strich neu. Aus dem mitteldeutschen Industrieschlamm, Jeder Platzregen macht einen Sumpf aus ihm. Mhm. Sogar der Schnee wird schwarz, hier, ehe er ankommt. Der Schnee wird schwarz. Schnee lacht, lacht. Mein Fräulein, meine Ballerina, bauen Sie, was Sie wollen. Kindergärten werden auch gebraucht. Ich habe genug an einem Hochschulabsolventen Hasselbein. Hasselbein! Hasselbein! 8 Monate! Und er läuft immer noch herum wie auf dem Mond geschossen. Hasselbein! Fließbau! Hasselbein! Ein Verrückter! Und er ist ein Mann! Wenn ich seine Pläne nicht im Schreibtisch hätte, wäre die ganze Baustelle schon auf dem Weg dahin. Sein zweites Wort ist Fließbau. Fließbau. Ein Verrückter. Und er ist ein Mann. Ein Ingenieur, der seine Röcke festhalten muss, auch noch, wenn er seine Anweisung gibt. Ingenieurin. Wenigstens kann sie Russisch. Das hilft bei den Experten. Ingenieurin. Wenn sie hässlich wäre. Eine leibhaftige Versuchung. Ingenieurin. Ingenieurin. Ich rede nicht von mir. Bist du verheiratet? Schlee nimmt den Helm ab und schwenkt ihn. Rückwärts setzt sie die Schritte zum Kühlturm. Мы весенняя одежда тополей, мы последняя надежда королей. Die beiden schauen ihr nach. Dazu die Bauarbeiter aus der Grube. Schweigen. Sie hat mich ausgelacht. Sie wird nicht lange lachen. Du auch nicht. Hier ist nicht Schwedt, schwarze Pumpe, Rostock. Mit einem Wald bist du schnell fertig. Er wird ausgerissen und ein Hafen ist ein Hafen. Hier fängt das Einmaleins mit dem Differential an. Ein Auto und ein Fahrrad in ein Flugzeug umbauen während der Fahrt, das ist ungefähr unsere Aufgabe. Ein Auto und ein Fahrrad in ein Flugzeug umbauen während der Fahrt, das ist ungefähr unsere Aufgabe. Ich muss der Ingenieurin sagen, dass sie sich anders anziehen muss hier, wenigstens auf der Baustelle, ehe sie ein Fall für die Parteileitung wird. Szenenwechsel. Die Kühltürme jetzt näher. Eine Baustraße. Im Nebel das Kraftwerk. Also ein halbes Fundament. Brigadier Barker, ein Mann von Gewicht. Seine Männer sperren die Straße. Ingenieur Hasselbein in Arbeitsmontur, Brille. Er ringt mit einem Feuerzeug. Ich muss es Ihnen gesagt haben, Brigadier. Die Welt wird 5 Minuten früher untergehen. Und der Kommunismus wird aufgehen um so viel später. Wenn Sie jetzt Beton klauen zum wievielten Mal in einem Monat? Ich hab's gehört. Zum 3. Mal. Gablonski, ein Junge, roter Bart und Kinderaugen, ruft von der Baustraße. Zuschauer, das kostet Eintritt, Ingenieur. Wer klaut hier? Sind wir es, die den Beton zum Kraftwerk leiten, weil er am Wasserwerk gebraucht wird? Bist du's? Da hilft kein Brilleputzen, wenn du sehen willst, wer hier Beton klaut. Brauchst du andere Gläser? Das war Bolbig, ein Langer, ohne Alter. Ein Dumper. Halt! Was hat er geladen? Beton. Frag ihn, wo er hinfährt. Zum Kraftwerk, sagt er. Sag ihm, er fährt zum Wasserwerk oder wir zeigen ihm den Weg. Bolbig und Gablonski bauen sich auf. Ich hab gewusst, dass du ein intelligenter Mensch bist. Bolbig gibt den Weg frei. Grün, am Wasserwerk rechnen wir ab und sonst ist es dem. Achtung, Nummer 2 will ausscheren. Zeig ihm den Weg. Treib's nicht so weit, Brigadier. Wer fragt dich, Thälmann? Wir werden Ärger kriegen. Klarmann. Der stille Genosse. Wir brauchen Beton. Halt! Kommen Sie zurück! Ingenieurin Schlee, wie aus dem Nichts. Ein Gesicht aus Zorn. Ein Weib. Holen Sie den Dumper zurück. Das ist Diebstahl. Haben Sie sich verlaufen, meine Dame? Kommen Sie, ich zeige Ihnen den Weg. Mach das Licht aus, Klammern. Nehmen Sie meinen Wegweiser, Fräulein. Dankschreiben aus aller Welt. Wir bauen Ihnen ein Schwimmbecken. Sie brauchen sich nur auszuziehen. Schon steht es. Aber kümmern Sie sich nicht um den Beton, den die Bauleitung uns stiehlt für den Trümmerbau am Kraftwerk. Ich bin als Ingenieurin hier. Die Frau ist Nebensache. Da kennen Sie uns schlecht. Hände weg. Sie sind Ingenieur? Sie wollen hier arbeiten? Warum? Eins nach dem anderen. Erst der Einstand. Barker will sie küssen, sie holt aus, zögert und gibt ihm eine Ohrfeige. Du hast Glück, dass du kein Mann bist, Ingenieur. Es war mir ein Vergnügen. Und ich fühle mich so super angenehm. Barker strahlt und hält sich die Wange. Zur Brigade. So, wir leben nicht ewig. Schluss mit dem Zirkus jetzt. Da fährt Beton, 7 Dumper, teilt euch die. Mich lass aus, Brigadier. Wenn deine Partei hier das krumme Grat macht, flaggen wir auch rot, Klarmann. Dein drittes Auge, wenn's dich ärgert, reiß aus. Er reißt Klarmann das Parteiabzeichen ab. Die Partei kommt und geht. Wir arbeiten. Den ersten Dumper fährst du. Die Bühne dreht. Die Brigade mit Dumpern, Gerät und Baustraße nach hinten. Ingenieurin und Brigadier laufen auf der Stelle. Mordstaub. Schlee hustet. Vögelfrühling. Ist es üblich, dass eine Brigade der anderen den Beton stiehlt? Oder haben Sie das hier eingeführt, weil der Plan ein Fetzen Papier ist für Sie? Die Welt ist ein Boxring. Und die Faust hat recht. Der Kommunismus ist was für die Zeitung. Was wird aus dem Beton, wenn wir ihn nicht klauen? Sind Sie am Kraftwerk gewesen? Machen Sie Ihre schönen blauen Augen auf, ehe Sie den Mund aufmachen gegen uns, Frau Lendl. Schlee. Und meine Augen sind grau. Grau-grün, wenn Sie es genau wissen wollen. Und den Plan sabotieren die Planer. Sie werden bezahlt dafür. Wir müssen uns selber helfen seit 1880. Ingenieur Hasselbein schlingert auf einem Hühnerschreck heran. Fehlzündungen. Hier, fragen Sie den. Er weint alle Tage darüber und ändert nichts. Auch ein Ingenieur. Barker ab. Majestät, der Brigadier haben gesprochen. Mit dem Kraftwerk hat er recht. Und fragen Sie mich nicht, warum ich den Betonraub übersehe. Mit dem Ingenieur hat er auch recht. Hamlet in Leuna. Er setzt den Helm ab. Hans Wurst auf dem Bau. Er streicht darüber. Zweiter Clown im kommunistischen Frühling. Zweiter Clown im kommunistischen Frühling. Mein Kopf ist Frühling. Mein Buckel. Staub vor den Ellbogen, vor den der, Ellbogen Praktiker. Der Praktiker. Halm, der trocken steht im Prämienregen. Schaf unter Wölfen. Das unglückliche Bewusstsein, das unglückliche Hegel. Bewusstsein, Hegel. Phänomenologie des Geistes. Phänomenologie des Geistes. Römisch 4. Ich habe 20 Pfund verloren hier. Die 20 Pfund sind nur ein Vorschuss. Der Betriebsfunk. Störung der Bauruhe. Sie gehen. Sie brauchen sich nicht vorzustellen. Ich habe sie von weitem verehrt auf der Hochschule. Eine traurige Gestalt mit kurzsichtigen Eulenaugen. Damals schon. Sie werden mich nicht bemerkt haben. Genauso wenig, wie Sie mich heute bemerkt haben würden. Ohne den freundlichen Hinweis des Brigadiers. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ich würde mich selbst überfahren, wenn ich einen Wagen hätte. Meine Träume haben ihren Platz gefunden. Alle in Belfords geräumigem Schreibtisch. Muster ohne Wert. Übrigens bin ich nicht betrunken. Ich habe keine Menschen hier, mit dem ich ein Wort reden kann, das nicht in der Zeitung steht. Und die Sonne im Schoß der Familie auch nicht. Mein Vater ist Pastor und redet mit mir durch den Mund Gottes. Wach auf, wach auf, in die Träume. Komm, wir machen sie wahr. Lichtwechsel. Donat, der neue Parteisekretär, quert die Bühne. Er studiert im Gehen einen Plan. Schlee sieht ihm nach. Hasselbein verliert seine Brille. Schlee holt sie aus dem Schlamm, wischt. Ich habe sie wirklich nicht bemerkt auf der Hochschule. Lichtwechsel. Sie gehen. Es nieselt. Regen. Wasser mit Strontium. Nehmen Sie meinen Hut, wenn Sie keine Minotaurus gebären wollen. Vorsicht, Vorsicht, Grube. 20 Arme werden sie auffangen, unten keine Schaufel mich. Die alten Privilegien. Pfiffe aus der Baugrube. Sie werden sich als Mann verkleiden müssen, wenn Sie hier arbeiten wollen. Er mustert sie. Es wird nicht leicht sein. Von mir haben Sie nichts zu fürchten. Mich setzt ein Wimpernschlag außer Gefecht. Szenenwechsel. Am Wasserwerk. Gleise mit Loren. Barkers Brigade. Hey, wir kriegen Besuch. Der neue Parteisekretär. Pünktlich zum Lorenschieben. Den gehe ich mir ansehen. Ist Sonntag? Solange wir arbeiten, arbeiten wir. Pass auf, dass dein Genosse vom Gerüst bleibt, Klarmann. Wenn er sich hier den Hals bricht, geht's auf mich. Und keine Politik auf meiner Baustelle. Wir kennen alle Märchen, sag ihm das. Habt ihr Arbeit für mich, Genossen? Bring ihm meinen Schreibtisch. Mein Schreibtisch ist der Bau. Ich weiß nicht, ob ich eine Betonpumpe ersetzen kann. Lorenschieben habe ich gelernt. Ja, 10 Runden und du kannst das Kapital von der Kommune nicht mehr unterscheiden. Ja, die Toten werden nach Feierabend gezählt. Donat schiebt die Lore samt Brigade aus dem Bild. Schlee und Hasselbein aus dem Baustaub. Die Vorhut hinter der Lore. Mit geklautem Beton. Der dritte Parteisekretär in einem Jahr. Die Revolution ist kein Beruf mehr, seit sie in der Ökonomie stattfindet. Wer mit dem Kopf durch die Wand will, muss die Wand im Kopf haben. Kommunismus. Menschen, die Götter im Wettlauf mit ihren Terminen und am Fuß der Zeit. Endbild. Kommunismus, Endbild, immer erfrischtes. Mit kleiner Münze. Mit kleiner Münze? Zahlt ihn der Alltag aus. Unglänzend. Zahlt ihn der Alltag aus. Unglänzend. Von Schweiß. Blind. Von Schweiß blind. Praxis, Esserin der Utopien. Hamlet in Leuna. Wasch dir die Nacht aus dem Gesicht, mein Prinz. Und macht dem guten Dänemark schöne Augen. Grimassen nimmt der Spiegel nicht mehr an. Wie halten Sie es aus mit Ihnen? Ich würde mich mir nicht gefallen lassen, so. Nicht lange. Warum leben Sie? Eine interessante Frage. Sind Sie sicher, dass ein Leben für die Antwort ausreicht? Hasselbein schaut Schlee an. Ein Lächeln. Brille ab. Ein Blick in die Sonne. Pause. Dann Lärm. Parteisekretär Donat mit Lore und Brigade zurück. Zähl deine Knochen gleich nach, Sekretär. Nach Ladenschluss keine Reklamation. Kannst du die Fahne noch halten? Was willst du? Loren schieben kann er. Ja, aber wie lange? So lange nicht, dass ich mich dran gewöhne. Wolbig legt einen Arm um Schlee. Zeigt auf Hasselbein. Das ist kein Mann für Sie, Kollegin. Bei dem regnet's durch. Und keine Frau für dich. Mach einen Zimmermannstanz mit mir, Sekretär. Das wärmt. Oder hast du Angst vor der Arbeiterklasse? Barker zieht das Hemd aus. Vergiss es. Der Verlierer bist du, Brigadier. Und wenn du dreimal oben bist, es ist unten. Es ist Sport. Was willst du? Die Partei ist dafür. Soll ich das Fernsehen bestellen? Die führende Rolle auf dem Rücken im Bauschlamm. Schlimm genug, dass sie gestohlen im Betonkarren. Eine Autorität, die in der Kreuzlage aussetzt? Was haben Sie gegen Bauschlamm? Über den Beton reden wir später. Danke für den Hinweis. Was hast du gegen Sport, Genosse Klammern? Er wendet sich zum Brigadier. Du bist nicht die Arbeiterklasse und ich bin nicht die Partei. Zimmermannstanz. Barker stößt Donat um. Beifall der Brigade. Schlee hilft Donat auf. Mein erster Tag auf einer Großbaustelle. Vielen Dank für die Lektion. Oh, was haben Sie erwartet? Dass die Partei als Erzengel über den Bau geht? Ruhe. Zigaretten. Alle rauchen. Donat gibt Hasselbein Feuer. Ist das Ihr Bauabschnitt, Ingenieur? Auf dem Papier. Sie haben die herrschende Klasse kennengelernt. Was brauchen Sie, um hier ein Wasserwerk zu bauen? Ein Wunder. Hasselbein wirft die Kippe weg, steigt auf den Hühnerschreck. Wunder sind mein Ressort. Ich brauche Zahlen. Geben Sie mir Zahlen. Eine Technologie, die stimmt. Ich werde eine Technologie machen. Sie? Ich. Sie? Ich. Ihre Gleichberechtigung ist Gesetz. Gleiches Recht auf Schwierigkeiten. Ja. Sie werden es in Ihrer Freizeit machen müssen? Ja. Schlee probiert Donats Helm. Ich weiß was Besseres in der Nacht als rechnen. Ich bin ein Stier, Kollegin. In Mathematik. Donat nimmt dir den Helm aus der Hand. Wolbig bläst Donat den Rauch ins Gesicht. Wenn du auf Grund gehst bei der VVB, wir halten dir den Platz frei an der Lore. Barker tritt die Kippe aus. Wir brauchen Schalholz. Heute Nacht am Kraftwerk. Bleib, Brigadier. Der Sekretär will mit dir reden. Und ich nicht mit ihm. Wo willst du hin? Mein Arm ist länger. Und was ich dir jetzt sage, gilt überall hier. Der Bau ist kein Boxring. Mach deine Faust auf. Oder? Aus deinen Händen keine Wand mehr. Ich hab's gehört. Heute Nacht am Kraftwerk. Mich wirst du dort nicht sehen, Brigadier. Ich bin dabei. Mit der Partei leg dich nicht an. Wer braucht wen? Der Film läuft rückwärts. Wenn wir unsere Arbeit zurücknehmen hier, die Wand lässt von der Wand, die Steine rennen rückwärts ins Gebirge. Der Plan, wenn er sich querstellt, ist ein Arschwisch. Du willst ihn ändern, Sekretär? Und ich hab's getan. Du in der Leitung, auf dem Baufeld ich. Zweites Bild. Der Fehler. Indem sich der Parteisekretär für das Wasserwerk entscheidet und Barker fürs Dreischichtsystem. Говорит Москва. Montag nach dem 13. August 61. Die Baustelle. Auf einem Hügel Donat und der Bezirkssekretär der SED. Er lehnt an seinem Dienstwagen. Es gefällt mir nicht, dass ich die Baustelle wiedererkenne. Mit der Ausnahme, die mir noch weniger gefällt. Auf jedem Abschnitt rosten zwei Exemplare neuer Technik mehr. Wir haben dich nicht zum Lorenschieben hergeschickt. Am wenigsten dazu, dass du gestohlenen Beton karrst. Wenn du dich beliebt machen willst, musst du die Arbeit wechseln. Beliebt sind Schlagersänger. Sie werden bezahlt dafür. Wir sind die Handlanger der undankbaren Enkel. Dafür werden wir bezahlt. Nicht so gut. Wann wird der Brigadier entlassen, dein Tanzpartner? Wir bauen die Industrie von morgen. Das Fundament heißt Disziplin. Das Fundament heißt... Und ihr arbeitet noch nicht einmal im Dreischichtsystem. Disziplin. Wenn ich etwas zu sagen habe, bleibt er. Ich weiß nicht, ob du mich verstanden Disziplin. Hast. Disziplin. Erzähl mir nichts von Baurekorden. Rekorden mit geklautem Material. Disziplin. Ein teures Beispiel. Durchbruch nach hinten. Nächstens prämieren wir die Sabotage. Lange genug haben wir den Durchschnitt an die Beispiele verfüttert. Der Durchschnitt ist das Beispiel. Und komm mir nicht mit Lenin, dass die Massen klüger sind als die Partei. Ich sehe dir an, dass du nach einem Zitat ausholst. Ihre Fehler, das Echo unserer Fehler, ja. Wenn sie lernen, was sie wissen. Von wem sollen sie es lernen, wenn nicht von der Partei? Wir haben eine Staatsgrenze seit gestern. Unsere Panzer stehen am Brandenburger Tor gegen den Dritten Weltkrieg. Wann wird der Brigadier entlassen? Vielleicht sagst du mir auch, wohin? Soll ich ihn auf den Mond schießen? Der Himmel ist kein Aus mehr seit Gagarin. Ich weiß nicht, ob ich dich verstanden habe. Mein Dokument ist ein Stück Pappe, wenn der Brigadier entlassen wird. Der Brigadier donnert in einem Wartburg 311 den Hügel hinauf. Türen schlagen. Gratulation zum Schutzwall. Disziplin. Ihr habt gewonnen eine Runde, aber es ist ein Tiefschlag. Disziplin. Hätte ich gewusst, dass ich mein eigenes Gefängnis baue hier, jede Wand hätte ich mit Dynamit geladen. Das ist der Bezirkssekretär. Nimm die Hände aus den Taschen, er hat dein Wartburg bezahlt. Hör zu, Brigadier. Wir werden in drei Schichten bauen. Ich muss dir nicht erklären, warum. Der Bau wird Industrie. Deine Kollegen haben abgelehnt, meine Genossen auch fürs Erste. Einer wird anfangen, was kommt, kommt. Wenn ich es nicht durchsetze, setzt es der Nächste durch. Die Zeit der Helden ist vorbei. Jeder auf seinem Platz der Erste oder es ist nicht sein Platz. Du bist der Eine, mach uns den Anfang. Barker streckt die Hände vor. Habt ihr die Handschellen in der Tasche? Warum ich? Was wird im Wasserwerk? Bauen wir weiter oder lassen wir es dem Regen? Hasselbein hat uns zum Kraftwerk kommandiert. Anweisung von Belfert. Und seine Brille verlegt in der Baubude, damit er nicht sieht, ob wir gehen. Bauen wir weiter? Belfert hat euch ins Kraftwerk geschickt. Belfert ist Oberbauleiter. Wollt ihr die Arbeit verweigern? Der Brigadier schneuzt sich und steigt in den Wartburg. Motorheulen. Blickwechsel. Der Bezirkssekretär gibt den Weg frei. Wann wird der Brigadier entlassen? Morgen. Dein Dokument ein Stück Pappe, wie? Recht hattest du, der Brigadier muss bleiben. Die schnellen Freunde sind die schnellen Feinde. Wir brauchen jeden, der uns was abverlangt. Wenn du einen Rat willst aus deinem Engpass zwischen Plan und Bau, vergiss das Kollektiv nicht über dem Tempo. Überm Tempo. Die Zukunft. Die Zukunft. Ist das größere Kollektiv. Ist das größere Kollektiv. Ein anderer Vormittag. Das Baufeld des Wasserwerks. Ein halber Rohbau. Baustelle. Donat Schlee und Hasselbein blicken ins Leere. Wo ist die Technologie? In Belfahrts Schreibtisch immer noch? Nicht mehr. Die VVB sitzt drauf. Ein breiterer Hintern. Der Papierkorb fasst auch mehr dort. Was sagt der breite Hintern? Warten. Und so weiter. Warten und warten und die Zeit läuft Krebsgang. Und Gras, die grüne Null, zählt den Beton aus. Und was du übers Knie brichst, bricht dein Knie. Und auf den Knien marschiert die Revolution. Donat hebt einen Stein auf. Gibt ihn Hasselbein. Das ist ihr Werkzeug. Sagten Sie Bauindustrie? Die Zukunftsingenieur ist aus der Mode. Schimpfen Sie weiter, Sie sind parteilos. Bauen ist ein Fehler. Warten ist ein Fehler. Was tun wir? Bauen. Habe ich Sie gefragt? Wir bauen. Bauen. Sagten Sie bauen? Ich höre schwer ohne Brille. Schlee beugt sich zu Hasselbein. Wir bauen. Bauen. Bauen? Bauen. Sie dreht den Kopf. Donat sieht sie an. Schlee nickt. Nachmittag am Wasserwerk. Barkas Brigade. Wolbig mit Bier. Lang warte ich nicht mehr. Geld ist nicht alles. Was ist mehr? Zum Kraftwerk. Wir sind zum Kraftwerk kommandiert. Helm auf. Barker. Oh, wir feiern Richtfest. Hoch die Mauer. Dein Bier. Mir ist hier hoch genug. Das Bier steckt kalt. Wollen wir weiter? Nein. Zum Kraftwerk? Nein. Streik? Das ist ein Schritt weiter, als ich mitgehe. Du kannst das Herz aus der Hose nehmen, Klarmann. Wir streiken für die Partei. Für den Verrückten, der morgen Loren schiebt, selber parteilos, wenn er vor Feierabend nicht zu Kreuz kriecht und der wird kriechen. Überleg's dir. Brigadier, ist das dein Bau? Mein Bau oder nicht, es ist meine Arbeit. Und dass ihr es gleich wisst, demnächst in 3 Schichten. Hast du 3 Schichten gesagt? Aha. Ja, das ist der Ehrgeiz, der hat Völker aufgerieben. Mit der Schicht fängt's an. Dann kommt die Qualifizierung, dann kommt der Schwanz, Fließ und Komplex und wieder die Qualifizierung. Und das 5. Rad sind wir. Nachtschicht? Da kann ich ja gleich ins Kloster gehen. Auf 10 Kühltürme wächst ein halber Baum hier. Kein Platz für Liebe zwischen Morgen und zwischen Abend. Morgen und Abend. Im Geiseltal bauen sie jetzt auch. Kein Gedanke an Deutschlands Zukunft. In der Baracke vielleicht? Er nimmt den Hut ab, sagt zur Sonne. Du wirst mir fehlen, Gelbe. Bist du vor ihrer Mauer in die Knie gegangen? Haben sie dich scharf gemacht mit einer Prämie oder bist du schon so weit, dass du umsonst kriegst? Der Arsch von Bulbig. Mittelpunkt der Welt. Oh, fühlst du dich stark? Den Ostwall hinter dir? Der Brigadier muss saufen. Gebt ihm Bier. Seit er mit Saufen aufgehört hat, denkt er. Das greift den Verstand an. Nimm die Intelligenz. Zum Beispiel Hasselbein. Warum machst du den Streber, Brigadier? Erklär's ihm, Klarmann. Dein Abzeichen. Er gibt Klarmann das Parteiabzeichen zurück. Der steckt es ein. Du bist drin oder bist nicht drin? Ne? Steck an. Klarmann tut es. Und sag's. Nicht so laut, Klarmann. Mir platzt das Trommelfell. Ich war zu lange in keiner Versammlung. Ab heute gehst du wieder hin. Also, ich sag euch, warum, ja? Weil ich euch sonst die Knochen breche. Das werden wir sehen, wer wem die Knochen bricht. Ein Kübelwagen mit Donat Schlee und Hasselbein fährt vorbei. Er stößt zurück und hält Donat heraus. Wollt ihr hier warten, weil die Welt sich dreht, bis das Kraftwerk vorbeikommt? Wir streiken. Das Wasserwerk. Mit allen Vieren und dem 3-Schicht-System. Am Kraftwerk keine Hand. Sind wir einig? Nein. Willst du dir selber den Rücken fallen? Ohne mich. Wenn du den richtigen Kurs fährst gegen die falsche Planung, was riskierst du? Ein Schönheitsfleck in deiner Kaderakte? Oder du wirst zum Arbeiter befördert, in die herrschende Klasse? Wenn ich dir den Helden mache für dein 3-Schicht-System, fällt mir vielleicht dein Kühlturm ins Genick im Dunkeln. Es war ein Angebot. Fahr allein, Karussell. Habe ich 3 Schichten gesagt? Vergesst es! Zum Kraftwerk! Schlee in Montur. Ihr Helm sitzt perfekt. Sie können am Wasserwerk bleiben. Wer ist das? Die haben wir doch schon wo gesehen. Am Kino. Der neue Bauleiter. Hasselbein hat seine Hosen ausgezogen. Mit der Brille. Sie müssen auf dem Dienstweg bleiben, Genossin Schlee. Bauleiter ist Kollege Hasselbein. Ja. Hasselbein ruft aus dem Kübel. Nicht mehr lange. Der nächste Kübel. Belfert! Belfert? Belfert, der Oberbauleiter im Aussteigen. Hasselbein, ich telefoniere mir die Finger ab nach Ihnen und Sie treiben sich auf dem Gelände herum. Warum arbeiten die Leute nicht am Kraftwerk, wie ich angeordnet habe? Hm? Ich bin allerhand gewöhnt von Ihnen. Wenn Sie meine Anordnung nicht befolgen, hört der Spaß auf. Ich lasse mir nicht auf dem Kopf herumtanzen. Eine Platzfrage? Wie? Sie sagen es. Ihr Kopf ist zu klein. Wenn Sie so weitermachen, hänge ich Ihnen die Gewerkschaft auf. Da können Sie sehen, wo Sie bleiben. Ich esse Sie zum Frühstück. Ich mache Sie zum Kulturfunktionär. Ich bin der Letzte, der Ihre Befehle in Zweifel zieht. Ich hätte sofort eine Atombombe angefordert und die Baustelle dem Erdboden gleich gemacht. Unter Führung der Partei versteht sich. Verbeugung gegen Donald. Hätte ich den Schatten eines Saboteurs bemerkt hier. Übrigens unterschätzen Sie die Rolle der Kultur. Hasselbein. Wissen Sie, wer Theben gebaut hat? Stadt in Böotien, 4000 Jahre alt. Ein Kulturfunktionär. Aber Amphion schlug die dreiseitige Leier und Steine paarten mit Steinen sich und sieben Torik stand Theben. Drei Seiten. Stellen Sie sich den Effekt von 10 Klavieren vor. Ihre Einladung zum Frühstück muss ich ausschlagen. Ich bin ein Kader. Ist keiner hier, der das Mord stoppt, ehe er mich in die Klapsen treibt oder ins Zuchthaus? Eine Prämie für einen Maulkorb. Hören Sie auf, Mensch, hören Sie auf, hören Sie auf! Ich verspreche Ihnen, was Sie wollen. Mir ist Strafe genug, dass ich Ihr Chef bin. Chef? Machen Sie mich nicht zu Ihrem Mörder. Schlee balanciert über ein Brett in Belfards Rücken. Der Unterschied ist nicht so groß. Noch ein Verrückter. Eine Verrückte, entschuldigen Sie. Die Rippe hat sich ausgewachsen. Weiber auf dem Bau. Er fasst Hasselbeins Schlips. Stellen Sie meinetwegen 20 Klaviere auf hier. Aber schweigen Sie um Gottes Willen. Schicken Sie die Leute zum Kraftwerk und kein Wort mehr. Der Parteisekretär an Belferts Schulter. Eine Investleiche für den Quartalsbericht oder ein Wasserwerk für die Chemie. Was willst du? Ich will das Wasserwerk. Und im Dreischichtsystem. Der Brigadier wird uns den Anfang machen. Die Bezirksleitung fordert es, deine Einwände heb auf für die Parteiversammlung. Hast du Einwände? Ehe wir sitzen für die Plankorrektur, steht das Wasserwerk. Belfert mit der linken an Hasselbein Schlips, die rechte zeigt auf Schlee. Ich sehe, dass ich sie unterschätzt habe. Mir bricht der Schweiß aus vor der Zukunft, wenn ich sehe, was eine einzige Frau auf einer Baustelle anrichten kann. Ich werde eine Parteistrafe beantragen für mich auf der nächsten Leitungssitzung, weil ich sie nicht nach Hause geschickt habe am ersten Tag. Den Plan ändern? Wenn hier einer den Plan ändert, ist es die Plankommission. Ich habe nur ein Rückgrat. Sie auch, Hasselbein. Baut, was ihr wollt. Baut, was ihr wollt. Ein Privatflugplatz oder ein Mondgebirge. Zeigt mir ein Papier. Ich frage mich, warum Sie noch in der Partei sind. Ich frage mich, wie lange Sie drin sein werden. Hier ist keine Parteiversammlung. Schlee geht auf Belfert los. Der wehrt sich so gut er kann. In der linken Hand Hasselbeins Krawatte. Halt sie fest! Barker und Donald an den Armen der Ingenieure. Unsere Gedanken steigen bis zum nächsten Stern im Chor. Sie singen Belfert ins Gesicht. Belfert über Schlees Kopf hinweg zu Barker. Übrigens, die drei Schichten sind ein alter Traum von mir. Barker winkt ab, Schlee ist frei. Mich freut besonders, dass gerade Sie den Anfang machen wollen. Sie haben einiges gut zu machen schließlich. Und ich rate Ihnen, machen Sie es am Kraftwerk. Er drückt Hasselbein den Rest der Krawatte in die Hand. Zwängt sich in den Kübel. Startschwierigkeiten. Fundamente zertrümmern im Dreischichtsystem. Nächstens zahlen wir Strafe für jede Wand, die hält. Ein Verbesserungsvorschlag. Was wir in der Woche bauen, lassen wir zusammenschießen sonntags. Wozu haben wir die Armee? Der Kübel springt an, stotternd stammt Gas. Belfert im offenen Verdeck. Euer Geld liegt am Kraftwerk. Für die Lohnbuchhaltung seid ihr Luft hier. Die ist umsonst. Wenn es spukt am Lohntag in der Buchhaltung, das sind die Gespenster vom Wasserwerk. Bei den drei Schichten bleibt es? Ich hab's gesagt. Wenn du dich dreiteilen kannst, ich hab mich nur einmal. Wir sprechen uns nach Feierabend. Barker greift sich ein Bier, springt auf eine Lore und rollt von der Bühne. Die Brigade folgt. Hasselbein hinterdrein. Er winkt der Ingenieurin mit dem Schlips. Donut nimmt ein Bier, öffnet es. Das wird mich eine Parteistrafe kosten. Ich muss aus dem Fehler einen Beschluss machen, heute noch. Genosse Donut, morgen 8.30 Uhr in der VVB. Der Chef schickt den Wagen. Er sagt, Sie wissen schon, worum es geht. Ein Fehler wird schneller gemeldet als korrigiert. Und manchmal eher getan ist. Ich hatte vergessen, dass es neben der kollektiven Leitung seit 80 Jahren die Telefonleitung gibt. Schlee nimmt Donut das Bier aus der Hand. Sie trinkt. Ich begreife nicht, wie Belfahrt hier Oberbauleiter bleiben kann. Auf einer sozialistischen Großbaustelle. Ich weiß nicht, was daran komisch ist. Sie werden es auch noch lernen. Was haben Sie gegen Belfahrt? Sie sehen, was er tut, ich auch. Es gefällt Ihnen nicht, mir auch nicht. Kann ich mir leisten, sein Talent zu übersehen, weil er es missbraucht, auf meine Rechnung? Meine Arbeit, sein Vorzeichen zu ändern. Nur die Null ist neutral gegen Minus und Plus. Mit der Seele werden wir uns beschäftigen, wenn das synthetische Eiweiß in die Serie geht. Bis dahin, Ökonomie. Die schmutzige Praxis. Er nimmt Schlee das Bier aus der Hand. Ich muss meinen Gegenschlag vorbereiten. Ich hab's auch gelernt. Es soll mir lieb sein, wenn Sie es nicht mehr zu lernen brauchen. Nehmen Sie die Erde. Dunst und flüssiges Feuer am Anfang. Verbrennt sie uns die Sohlen? Kalt und fest rotiert sie unter den Schuhen. Beinahe schon bewohnbar. Haben Sie Majakowski gelesen? Für euch habe ich den Schwindsuchtspeichel aufgelegt. Habe ich den Schwindsuchtspeichel aufgelegt. Mit der gerauten Zunge der Plakate. Mit der gerauten Zunge der Plakate. Drittes Bild. Ein Kommunist. Die Kombinatsleitung. Ein Verwaltungsflur. Hohe Wände, schmale Türen. Am Ende des Ganges Nebel. Eine Neonröhre zündet, flackert, verlischt, zündet wieder. Ein alter Mann sitzt auf einem Stuhl. Der Parteisekretär donnert links aus einer Tür. Er blickt auf einen Zettel, schaut in den Gang. Der alte Mann hebt den Kopf. Der Anarchist. Und pünktlich zur Erschließung. Mit dir redet keiner. Was? Mach dir nichts draus. Umso mehr wird über dich geredet. Uns konnten sie totschlagen. Recht hatten wir. Weißt du, ob du recht hast? Hä? Einer gegen 20? 10 davon Genossen? Einer kann dein Feind sein. 2 können dumm sein. 3 feig. Aber 20? Gegen den Feind ist leicht recht haben, aber gegen die Genossen? Der Mut braucht Wissenschaft. Der Held muss rechnen können. Mein Diplom gilt nur an Feiertagen. Auf mich kannst du da drin nicht zählen. Ich hab die Ökonomie von unten gesehen. Meine Universität war die Straße. Kaum, dass ich noch für die Gewerkschaftsarbeit tauglich bin. Oder als Beispiel für die Kinder. Ein Veteran erzählt. Die Karre läuft. Ein Loch stopft das andere. Was scheren dich die Folgen? Der Kapitalismus stinkt. Bunt ist die Leiche. Und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn wir ihn nicht einholen, auf dem Weg ins Aus. Soll die Welt ändern, der sie gemacht hat, dein Gehalt läuft weiter. Treibt dir der Hunger von Indien den Bauch auf? Krepieren deine Kinder im Zinn von Bolivien? Die Pest über dich, wenn du umfällst. Die Pfaffen haben's leicht. Gerechtigkeit den Toten. Bei uns ist jeder Tag der jüngste. Wir müssen sie uns aus den Zähnen reißen, stückweise. Die Gerechtigkeit deiner Hand. Viertes Bild. Bakelit. In dem Schalholz durch Bakelit ersetzt wird und die Liebe erscheint. Auf dem Baufeld ein Hügel mit etwas Grün. Scharfe Wolken. Wind. Donat und Schlee schauen. Sie nimmt seine Hand. Ihr seid, was man glücklich verheiratet nennt. Ihr habt ein Kind von 6. Mit der Partei verheiratet warst du schon vorher. Deine Frau hat es nicht leicht. Hochzeit beim Talsperrenbau, Flitterwochen im Hochwasser, euer Kind ein Foto in deiner Brusttasche, eure Gespräche kein Referat lang. Zwischen 2 Sitzungen eine Umarmung. Kann ich verlangen, dass sie dich mit einer Frau teilt auch noch? Sie küsst ihn. Ich höre sie jubeln über deine Unmoral. Ich kenne die Musik, ich habe schon mitgesungen. Wir stolpern schneller über die Hügel einer Brust als über den Kühlturm, der zusammenbricht am Morgen nach der Prämie. Nimm dein Gesicht weg, ehe ich einen Fehler mache. Ich bin eine Frau. Und ich bin Parteifunktionär. Wärst du hässlich, wenigstens für mich. Ich bin der Letzte, der es sich leisten kann. Ich habe keine Augen für den Himmel. Außer er ist schwarz vom Rauch aus unseren Fabriken, gelb von unserer Chemie. Ich liebe dich. Ich weiß. Meine Erde dreht sich schweigend durch Sand. Das ist ein Parteiauftrag. Und alles schweigt, was unser Atem nicht trägt, unser Herz nicht bewegt, oh ja. Hier, wo die Erde wärmer wird, nie wieder trennen. Und neben ihm Zorn und Glück beim Namen nennen. Eine Baubaracke. Schichtwechsel. Hasselbein mit einer Zeichnung. Brigadier Dreier am Spind. Sind Sie immer noch hinter mir her mit Ihrer Neuerung? Sie müssen viel Zeit haben. Ich kriege meinen Lohn für meine Arbeit. Schaltafeln aus Plaste. Verrückt. Mein Vogel oder Ihre Prämie. Versuchen Sie's. Beweisen Sie mir, dass ich ein Idiot bin. Hasselbein stellt sich vor den Spind. Ihre Erfindung ist Beweis genug. Ihre Arbeit an den Fundamenten war auch ein Novum in der Geschichte der Bauindustrie. Ich habe keine Zeit für Experimente. Er drückt den Ingenieur in den Spind. Zeigen Sie der Zukunft doch nicht den Hintern. Stehen Sie dem Fortschritt nicht im Weg. Dreier schlägt den Spind zu. Die Welt ist ein Fußball. Sie muss bewegt werden. Sie wissen nicht, was das ist. Chemie. Die zweite Erschaffung der Welt. Die Natur ist ein Defekt, ein Fehler. Ein Fehler bei der Projektierung. Sehen Sie uns an. Fleisch, das wächst und fault. Wir haben einen Kopf auf. Das ist unsere Chance. In 100 Jahren werden wir den Korpus wechseln wie die Hemden heute. Jenseits der Verwesung durch Chemie. Sie riskieren Ihre Auferstehung, Dreier. Denken Sie an Jesus, Dreier. Narr aus Nazareth, erblich belastet. Mutter, Jungfrau, Vater, Zimmermann. Der Teufel hat ihm die Chemie angeboten auf dem Tempeldach. Er hat sie abgelehnt und ist am Holz gestorben als Märtyrer im Zeitlohn. Klopfen aus dem Spind. Dreier, machen Sie den Spind auf. Sehen Sie sich wenigstens die Zeichnung an. Dreier! Gehen Sie zu Barker mit Ihrer Neuerung. Warum ich? Steht mein Bild in der Freiheit? Mich sieht jeder Bauhund schräg an wegen der Fundamente. Ihn lassen Sie hochleben. Barker, wenn er 4 Tage nicht geklaut hat. Gehen Sie zu ihm mit Ihrem Baggerlit. Der nächste Tag, das Baufeld. Hasselbein hält Barker die Zeichnung vor. Barker holt Luft. Gablonski lacht. Bolbig holt Luft. Seit 1000 Jahren machen wir es mit Holz. In 100 Jahren ist der Wald aus Plaste. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Gummibaum. Bakelit, spar Zeit. Wohin mit dem Gesparten? Ist ein Puff hier? Messe gibt's 2-mal jedes Jahr in Leipzig. Nur für Devisen ziehen sie sich dort aus. Und Rostock? Und Kloster? Gegen Hamburg? Nichts gegen Bakelit. Ich baue mit Scheiße, wenn die Kohlen stimmen. Aber Zeit ist Mord. Nämlich, was macht die Zeit mit uns, die wir einsparen? Gablonski? Schädelbruch durch Qualifizierung, Klammern planiert die Höhen der Kultur und schreibt Romane und wir müssen sie lesen. Volk ganz so nett, die Schlacht von Bitterfeld. So schön bist du nicht, Ingenieur. Spar allein. Er zieht die Jacke aus. Zubaka? Wir stehen im Hemd durch dein Drei-Schicht-System, ein Fortschritt weiter und wir stehen im Freien. Er geht. Hasselbein strauchelt. Brigadier, auf meinem Weg zum Bau jeden Morgen sehe ich eine alte Frau Unkraut jäten. Auf einem Feld wenig kleiner als eine Großbaustelle und allein. Sie werden sie nicht bemerkt haben aus ihrem Auto. Sie verbringt ihren Lebensabend mit einer Tätigkeit, die keine 5 Minuten braucht vom Flugzeug aus. Ein schnelleres Entwicklungstempo der Chemie vorausgesetzt. Unkrautbekämpfungsmittel. In 2 Jahren oder in 1 Jahr, wenn sie überhaupt so lange aushält, wird ihr Rücken so krumm sein, dass sie sich nicht mehr aufrichten kann, wenn die Flugzeuge kommen und das Herbizid vom Himmel fällt. Sie wird Gott danken dafür. Sie wird fromm sterben. Verstehen Sie? Sie können natürlich sagen, was geht mich die alte Frau an? Sie können es unfair finden, dass ich sie für mich arbeiten lasse auch noch. Stimmt. Schreiben Sie den Rest auf und zeigen Sie mir jetzt die Zeichnung. Hasselbein rollt das Papier aus. Wo kriegen wir das Bakelit her? Klammern ist unterwegs nach Bakelit seit 4 Tagen. In Wetterleuchten. Fernes Grollen. Klammern heran. Er zeigt seine Schuhe. Ich habe mir die Brandsohle durchgelaufen auf dem Dienstweg. Er zeigt seine leeren Taschen. Bakelit so viel. Das Einzige, was bei uns nicht rationiert ist, sind Schreibtische. Räumt die Bretter weg. Ich kann kein Holz mehr sehen. Das muss ein Leben sein in der Antarktis. Weit und breit kein Baum. Das Erfinderbüro. Ein langer Dürrer, der sich vor Begeisterung nicht lassen kann über deinen Forschergeist. Aber schriftlich keine Silbe. Und das neuere Aktiv tagt erst in 8 Wochen. Zur Materialverwaltung. Zur Materialverwaltung. Ein kurzer Dicker. Der sich auch nicht lassen kann. Dann schickt er dich zum kaufmännischen Leiter, weil es nicht in seiner Macht steht. Hier ist nur ein Rad und eine Schraube. Ein Rad und eine Schraube. Dem kommst du gerade recht. Nämlich, da kann jeder kommen. Und was heißt Einsparung? Sparen müssen wir alle. Und ihr zuerst. Und schieb dich ab zum technischen Direktor. Der hat keine Zeit für Spielkram. Bitte, alle Blumen sollen blühen. Aber schriftlich. Zurück ins Erfinderbüro. Der Kreis ist rund. Nach der 40. Runde weißt du das letzte Plenum auswendig. Die Weltlage von Kuba bis Kambodscha und die Magengeschwüre der Leitung. Aber wo du Bakelit herkriegst, keine Silbe. Du kommst dir wie ein Parasit vor mit deinem Verbesserungsvorschlag. Und nicht für 3 Prämien mache ich euch den Weg nochmal. Ich kann keine 5 Schritte mehr geradeaus gehen, ohne dass ich den Kopf einziehe. Das ist ein Reflex. Ich sehe nur noch Türen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie aufgehalten habe. Wir bleiben also bei Holz. Die deutschen Wälder. Das werden wir sehen, ob ich Bakelit kriege, wenn hier irgendwo Bakelit wächst. 5. Bild. 2 Arbeiter, in dem Barker die Mühen der Ebene kennenlernt. Leunawerk, das Baustofflager, eine zugige Halle. Eine Arbeiterin hinter dem Schalter, essend. Barker im Anzug. Der Neuerer. Ich kenne dich aus der Zeitung. Läufst du immer so herum, seit du berühmt bist? Barker nimmt den Schlips ab. Die Modenschau war für den Dienstweg. Ich brauche Bakelit. Den Neuerer lasse in der Zeitung. Und wenn dein Schlips auch 3 Etagen schleift, Aktivist. Er ist die falsche Uniform für den Papierkrieg. Das ist so. Das ist so. Im Frack stehst du allein. Stehst du allein. Im Drillich bist du wir. Ich brauch's. Soll ich dir sagen, was ich brauch? Eine neue Schalung? Ich brauch Liebe. Und ich brauch Bakelit für eine neue Schalung im Betonbau. Wenn du weißt, was es ist, Beton. Wart, bis der Morgen verordnet wird. Wer will aus deiner Haut fahren, weil ihm die zu eng wird? Bist du der eine oder bist du der andere? In jedem von uns steckt ein Kommunist. Und wenn er ausfährt, ist Revolution. Barker zeigt Geld. Ich hab Geld und ich bezahle dein Bakelit. Den Kommunismus kannst du dir nicht kaufen. Ich kann sie nicht getrennt abgeben, den Kommunismus und das Bakelit. Genosse, Neuerer. Behalt's. Soll ich mir nachreden lassen, dass ich meinen Staat nicht bescheißen kann, wenn's sein muss? Kein Schritt aus meiner Halle ohne Bakelit. Und wenn ich dir die neue Schalung auf den Rücken binden muss, du gehst nicht ohne. Willst du die Neuerung im Kopf behalten, aus Angst vor deiner eigenen Perspektive? Ein Edison, der seinen Glühstrumpf frisst. Wie viel Bakelit brauchst du? 10 Platten. Ach. 6. Bild. Ein Morgen. Landschaft. Schlee, donnernd. Sie liegen. Dort bauen sie ein Chemiewerk. Frag mich nicht, warum. Brauchst du ein Chemiewerk? Ich auch nicht. Warum also? Wer lebt außer uns hier zwischen Mond und Sonne, Nord- und Südpol in der Tinte blauen Nacht? Frag die Partei. Der Sekretär weiß alles. Kennst du ihn? Er hatte beim Knie eine Narbe. Seine Haut ist weiß überall, wo die Sonne auf dem Bau nicht hinscheint. Ich habe ihn manchmal im Spiegel gesehen. Ein intelligentes Gesicht, aber als Funktionär taugt er nicht viel. Verwechselt rechts und links. Ich kenne ihn besser. Übrigens sieht er eher dumm aus. Ich habe auch mehr von ihm gesehen als du. Kennst du das Muttermal auf seinem Rücken? Und heute Nacht habe ich ihn schlafen sehen, aber das darf er nicht wissen. Er ist Dogmatiker und das war in meinem Bett. Ich liebe ihn. Ich würde lieber auf Steinen schlafen im Sommer und im Winter als ohne sein Gewicht. An mir ist keine Stelle, die ihn nicht fühlt, wenn ich an ihn denke. Aber das darfst du ihm auch nicht sagen. Er hat ein Kind, nicht von mir. Und einen Ring am Finger. Er gibt ihr seinen Ring. Im Spiegel sieht er intelligent aus. Vielleicht meinst du einen anderen. Und er trägt keinen Ring? Sie gibt ihm den Ring zurück. Vielleicht meine ich einen anderen. Deine Frau, liebt sie dich? Was geht mich deine Frau an? Bin ich weniger deine Frau? Warum trennt uns, was wir gemeinsam haben? Wie lange noch mein und dein? Du sollst nicht lügen. Kannst du dir eure Nächte abwaschen? Liebst du mich? Genosse Sekretär, der alles weiß. Was kommt nach allem? Nichts. Und die Ideologie kommt mit der Frühpost. Beton ist mein Ressort. Beton muss dauern. Und wenn dir nichts zu wenig ist, mir auch. Ob ich dich liebe? Was weiß ich von mir? Die Mondgebirge sind mir weniger Ausland. Nur bis zur Mitte gehst du in den Wald. Und nicht vorm Ausgang weißt du seine Mitte. Ich wollte auch, die Nacht wäre doppelt und der Tag ihr Drilling. Aus dem Dunst wachsen die Kühltürme in deinen Augen jetzt schon. Der Beton tritt aus dem Schatten deiner Brüste wieder in sein Recht auf unsere Arbeit bis zur nächsten Ablösung in einer neuen Nacht. In 2 Stunden ist Schichtwechsel. Es wird keine neue Nacht geben. Nicht mit mir. Glaub mir, wenn es Liebe wäre, deine, meine, könnte ich selber nicht ertragen, wie du nun dastehst. Lieber würde ich einfach zu dir sagen, ja. Ich habe Angst, dass du fortgehst. In der Liebe fallen die Worte so leicht. Siebtes Bild. Richtfest. In dem Barker sich selbst nicht geheuer ist und Schlee die Liebe im Weg steht. Baustelle. Die Bühne ist leer bis zur Brandmauer. Wolbig und Barker. Barker mit Fahne und Richtkranz. Wie oft haben wir die Fahne aufgezogen, Wolbig? frisch aus dem Konsum oder ausgebleicht von den verschiedenen Wettern. Rot oder schwarz-rot-gold. Und die Richtkrone aufgehängt mit dem geklauten Grün auf einem neuen, volkseigenen Betonklotz über unserer Scheibe Deutschland. Frag mich nicht, warum. Hab ich unsere gesagt? Sind sie hinter dir auch, Herr Bollwig? In der Nacht? Stein auf Stein und Wand an Wand? Die VEBs, die du gebaut hast, jagen dich von Bau zu Bau über den Globus, der sich dreht. Du musst sein Tempo halten. Wenn du stehen bleibst, rollt er dich ins Leere. Du hast angefangen, du musst weitermachen. Beton will Beton. Du bist der Bagger und du bist der Baugrund. Auf dich fällt der Stein, den du aufhebst. Aus dir wächst die Wand, auf deinen Knochen steht der Bau. Noch den Strom ziehen sie aus dir, mit dem die Turbinen das Land unterhalten. Es ist so, Bollwig. Fleisch wird Beton, der Mensch ruiniert sich für den Bau. Hier ist Richtfest ein Vorgeschmack auf die Beerdigung. Wenn du dir ein Hemd kaufst, wer kauft wen? Du kannst kein Brot essen, es kostet dein Fleisch. Du musst die Kiefer bewegen dazu. Und morgen ist wieder ein Tag und übermorgen. Ein Tag raucht dem anderen nach, ein Jahr stürzt ins andere und keine Uhr, die rückwärts geht. Zeit. Warum lebst du, Bollwig? Lärm. Lachen aus der Baracke. Unten versaufen sie die Prämie. Richtfest oder Beerdigung, ein Bier. Vielleicht haben sie recht. Bollwig, warum lebst du? Ich fahre meine Prämie versaufen jetzt. Drei Kraftwerke auf dem Buckel. Einen Staudamm und ein Hüttenwerk. Den Globus zähle ich nicht. Die müssen herunter. Ich werde viel Bier brauchen diesmal, eine Elbe voll. Und ich werde 3 Tage lang saufen müssen, sonst wache ich auf morgen. Der Himmel ist wie sonst, blau manchmal, schwarz immer. Frag Gagarin, der Wald grün und die Erde dreht sich noch. Aber ich muss in die Partei eintreten, weil ich rot bin. Eine riesige Bierflasche senkt sich aus dem Schnürboden. Barker schlägt ihr mit der Fahne den Kopf ab. Baden im Bierstrahl. Schlucken, jauchzen, weinen. Barker klettert in die Flasche, legt sich hin, schnarcht. Bäcker klingeln. Barker schnarcht. Bell fährt im Kübelwagen aus der Seitenbühne. Neben ihm Hasselbein. Belfert bremst vor der Flasche. Fließbau. Zyklogramm. Ihre Pläne sind gut aufgehoben in meinem Schreibtisch. Sehen Sie sich das Chaos an, entstanden durch den Ausfall eines einzigen Brigadiers an einem einzigen Freitag. Er zeigt auf die Flasche. Hasselbeinchen. Und wenn Sie dann noch darauf bestehen, aus dem Industriebau die Bauindustrie zu machen, freiwillig und über Nacht, werde ich mich darauf besinnen müssen, dass es wieder einmal Ihr Bauabschnitt ist, an dem der Fluss stockt. Man soll nicht nach den Sternen greifen, wenn man in der Scheiße steckt. Hasselbeinchen, die Zukunft hat einen weiten Schoß. Ich kann warten auf die Schrecknisse, die sie für uns bereithält, Fließbau. Sie werden oben und unten nicht mehr auseinanderhalten können vor lauter Verantwortung. Belfort steigt aus dem Kübel und schaut in die Flasche. Kommen Sie! Zyklogramm! Röntgenbild der Baustelle. Das Baufeld, ein Operationstisch. Wissen Sie, wie ein Herzinfarkt entsteht? Hasselbein! Er winkt Hasselbein heran. Ein Blutstau und Ihr Zyklogramm steht Kopf. Noch einer. Und auf Wiedersehen beim Erdbau. Da. Er zeigt auf Barker und lässt Hasselbein stehen. Hasselbein klettert in die Flasche, legt sich zu Barker, zieht ihm die Jacke aus, melkt sie und trinkt das Bier. Belfort schließt die Augen, geht zu seinem Kübel. Stille. Ein Telefonklingeln weht über das Baufeld. Noch eins. Eine Stimme aus dem Lautsprecher. Hier, Sekretariat Oberbauleitung, hören Sie mich, Genosse Belfort? Telefon für Sie, Einführung der Fließfertigung. Eine Kommission ist unterwegs auch. Stille. Ja, ja, ich komme ja schon. Ja, mein Gott. Alter Scheiße. Hasselbein! Belfort startet den Kübelwagen, fährt zur Flasche, zögert, steht, sucht in der Tasche nach dem neuen Deutschland, rollt die Zeitung zum Trichter, spricht in die Flasche. Wie lange wollen Sie sich von mir noch unterdrücken lassen, Hasselbein? Zahlt Ihnen unser Staat so wenig, dass Sie nicht einmal Ihr Gehalt riskieren wollen für ihn? Ohne Weisung oder gegen Sie? Darf ich Sie daran erinnern, wer Ihr Studium finanziert hat? Das Recht auf Opportunismus haben Sie verfressen mit dem Stipendium. Was wird aus Deutschland, wenn Ihr eure Zukunft auf unseren Charakter baut? Und wenn wir Engel wären, unsere Flügel sind verbrannt. Er lässt die Zeitung sinken. Übrigens ist die Weisung unterwegs. Mein Mut kommt von oben. Mein Humor ist freiwillig. Jede Sitzung eine Schwenkung und das 10 Jahre lang. Da lernt man sich von allen Seiten kennen. Ich kann mir nichts vormachen. Nicht mehr. Nicht über mich. Ein feiger Hund, noch vor dem Spiegel. Aber ich habe gehorchen gelernt, als von einem Zungenschlag der Kopf fiel. Ich habe beinahe ein Recht auf meine Feigheit. Wo ist euer Hitler? Wo? Wo ist euer Hitler? Hören Sie auf, mein besseres Selbst zu unterdrücken. Stürmen Sie meinen Schreibtisch. Kommen Sie! Hier ist der Schlüssel! Na kommen Sie! Kommen Sie schon! Stürmen Sie meinen Schreibtisch! Machen Sie einmal etwas mit Ihrem Hirn! Und Ihre Hand, Sie! Ingenieur! Er wirft den Schlüssel in die Flasche. Ein Klirren. Barker erwacht. Er gibt Hasselbein eine Kopfnuss. Sie lachen. Die Flasche ruckt und schwebt langsam in den Himmel. Barker fasst Hasselbeins Arm. Lichtwechsel. Ingenieurin Schlee und der Parteisekretär kommen aus dem Dunkel. Sie hält seine Hand. Sie schaut nach oben. Hasselbein winkt, doch sie erkennt ihn nicht. Sie lässt Donuts Hand los. Weißt du, dass Barker verschwunden ist? Ja, der Neuerer war nicht sehr neu. Ich wollte, ich hätte ihn vorher zum Teufel gejagt. Oder er käme zurück. Er reißt mehr ein mit 2 Fehlschichten, als er im Quartal gebaut hat. Der Katalysator weiß nichts von Chemie. Der Wegweiser kennt seinen Weg nicht. Nicht einmal ihren Schatten werfen sie voraus, wenn sie die Sonne nicht im Rücken haben. Soll er zum Teufel gehen. Hoffentlich kommt er zurück. Wir werden ein Kind haben. In ein paar Tagen ist der Bau ein Karussell. Der Stein tanzt. Wir werden ein Kind haben. Ein Jahr und länger haben wir unser Leben abgekürzt für einen Traum, der jetzt Beton wird. Wir werden ein Kind haben. Du solltest froh sein über das Stück Zukunft, das in mir wächst. Ich sollte froh sein über das Stück Zukunft, das in dir wächst. Mindestens auch. Wofür arbeiten wir? Aber Beton ist Beton, Fleisch muss ich ausweisen. Und die Dämmerung hat mehr Augen, als der Morgen braucht. Die Dämmerung hat mehr Augen, als der Morgen braucht. Die Dämmerung hat mehr Augen, als der Morgen braucht. Entschuldige, ich weiß nicht, wo mein Kopf steht. Hoffentlich lässt der Winter auf sich warten. Wir könnten gut ohne Schnee auskommen. Der Regen macht Schlamm genug und Kälte haben wir genug in uns selbst, immer noch. Ohne das Kind könnten wir auch auskommen. Hat er nicht warten können? Oder Sie? Entschuldige, dass ich eine Frau bin. Ich hätte es wissen müssen. Wie? Nächstens entschuldigen wir uns noch dafür, dass wir nicht auf Rädern laufen. Ich kann die Genossen nicht warten lassen. Sehen wir uns heute Abend? Schlee versucht ein Lächeln. Donat streicht ihr eine Strähne aus dem Gesicht. Unser Kind wird mein Kind sein. Wir, das bin ich. Hör zu, Sohn oder Tochter. Noch kann ich mit dir reden wie mit mir. Du hörst mich nicht. Hals noch kein Mensch. Jahren ohne Hand, Jon kopflos, 7 Monate jünger als du selber, kleiner als dein Daumen sein wird. Aber alles dreht sich schon um dich. Der Bauch, dein Spielplatz. Entschuldige, dass ich deinen Vater liebe und werd nicht wie er. Wenn es so ist, braucht man keine Angst, wann haben sie ihre Zöpfe abgeschnitten? Gestern. Kommt die Liebe. Und dann läuft sie, und gerade diese, es ist immer diese eine. Der Der Bauplatz. Dreier und Barkers Brigade. Zwei Baracken im Winkel. Herbstpfützen. Versammeln kann ich mich allein. Gewerkschaft, was heißt Gewerkschaft? Heute rollt der Kopf hier. Der Betonierer ist zurückgekommen. Kollege. Der Dreischicht-Pionier, der Bakelitmensch, der Neuerer. Er war nicht neu genug. Kollegen, zwischen Schicht und Schicht eine Kurzversammlung. Punkt 1 heißt Barker. Ich will dir nicht mit Zahlen kommen. Du hast selber einen Kopf. Rechne dir aus, was deine Extratour gekostet hat. Also wir erwarten deine Selbstkritik, Kollege, und schnell. Ich werd's abarbeiten. Keinem bin ich was schuldig hier bis heute als meiner Mutter die Geburt. Und mir 3 Stapel Schalholz und 10 Dumper Kies? Was ich gebaut habe, steht. Wir warten immer noch auf deine Selbstkritik. Gilt das schon nichts mehr? 3-Schicht-System, Bakelit und Planvorsprung? Nicht jetzt. Und selber hast du's ausgewischt. Ich kann auch wieder gehen. Wo willst du hin, Mensch? Die sind überall. Geh, aber hierher kommst du nicht zurück. Ich war in Stalinstadt, jetzt Eisenhütte. Sand und Kiefern. Die schwarze Pumpe auch, ein Landaas mit verkommenen Büschen vor mir. In Rostock der Hafen, Tag und Nacht die See. Und mein Beton ist nicht gerissen. Jetzt hier. Donat löst sich aus der Gruppe. Warum? Das frage ich mich, seit ich hier stehe. Tja. Schlimmer als der Kapitalist. Der fragt nicht. Die Arbeit fängt an, wo der Schweiß aufhört. Ich frag nicht, damit du mir die Zeitung vorsingst. Aber du musst es wissen. Morgen besser als heute. Schließ die Versammlung, Dreier. Und kommt. Ich brauche euch jetzt bei den Experten. 8. Bild. Zyklogramm oder der Tanz der Steine, in dem die Fließfertigung ihren Einstand gibt und Bolbig seinen Hut nimmt. Die Baustelle. Ein Maler malt. Hasselbein auf einem Motorrad. Ein gerolltes Papier auf dem Sozius. Er hält. Morgen auf der Großbaustelle. Verschwenden Sie Ihr Auge nicht auf die Natur. Die Kulturpaläste hängen voll davon. Malerei für Blinde. Er blickt auf die Staffelei. Ein Malerauge, das keine 3 Monate fasst. Malen Sie wenigstens, was Sie nicht sehen. Er rollt sein Papier auf. Zeigt es. Ein Zyklogramm. Kreuzung aus Raum und Zeit. 1 Jahr Beton, Stahl und so weiter. Er rollt es zusammen. Auch als Fernrohr zu verwenden. Er blickt hindurch. Ein Blick über die Schwelle aus 7-mal Schnee. Er hält dem Maler das Fernrohr ans Auge. Beton fliegt durch die Luft. Stahl pflügt den Acker der Vögel. Die Wolken werden bebaut. Der Wind ist bewohnbar. Und was wirft Ihr Auge aufs Papier? Was mischt Ihr Kopf, Ihre subventionierte Meisterhand? Was tut sie? Klatscht den Horizont ab. Schlote aus der Steinzeit, lackiert den Schlamm, das Unbewegte, schminkt den Himmel, den Leichnam des Lichts, das Loch aus Grau und Krähen. Während Hasselbein spricht, schließt die Brigade ihn ein. Der neue Bagger ist Schrott. Rohrbruch am Kühlturm. Das Fundament im Sack. Bin ich der Schrottplatz? Die Feuerwehr wie üblich? Die Polizei? Geht vor. Ich komme nach, geteilt durch 3. Hasselbein startet sein Motorrad. Das erinnert mich an einen Kriminalfall aus der Bibel. Der Turmbau. Fragment geblieben durch Mangel an Kooperation. Schlee in einem Leichtflugzeug über die Bühne. Wir kommen aus dem Takt. Ihr seid die Spitze. Sie müssen 2 Mann abstellen, Brigadier. Die Männer schauen ihr nach. Jetzt bauen wir schon zu schnell. Das ist der Fortschritt. Eine Aufforderung zur Sabotage. Ich gehe mit Bolbig. Warum ich? Weil du fragst. Und wer hilft mir? Ich mache meine Arbeit. Wer lahmt, kann mich nicht treten. Du wirst dir noch den Schädel brechen, Bolbig. An einem blauen Montag an meiner Faust. Komm oder geh. Schnell hast du beten gelernt. Nicht auf die eigene Haut ist hier Verlass. Sie geht mit den Würmern fremd. Was glotzt ihr? Das bin ich. Bolbig. Und Bolbig. Wer seid ihr? Wo ist deine Nase, Klammern? Die neue, die der Konsum dir verpasst hat, hält keinen Regen aus. Die ist aus Pappe. Gablonski, nimm die Brille ab. Sie blendet. Geh aus der Sonne. Barker. Ehe sie dir ein Loch in die Maske brennt. Und dein Gesicht scheint durch. Ich werde euch sagen, was ihr seid. Jeder sein eigenes Gespenst. Das seid ihr. Was ich mir aus den Augen reib, das seid ihr. Was ich mir aus den Augen reib, ist mehr. Und wenn ihr in den Wolken weiterbaut und wenn ihr noch den Mond rot streicht zuletzt, damit die Toten was zu lachen haben, für euch der Rauch aus niemands letzter Kippe. Für euch der Rauch aus niemands letzter Kippe. Und du ackerst und du säst und du nietest und du nähst und du hämmerst und du spinnst. Sag, oh Volk, was du gewinnst. Kling, klar. Bolbig öffnet seinen Rucksack, holt eine Holzfigur heraus. Es ist Bolbig. Gablonski nimmt die Figur, zückt sein Feuerzeug und setzt sie in Brand. Und in der Sonne, in Beton stand Bolbig und riss das Maul auf gegen Raum und Zeit und stemmte sich gegen den Fluss der Steine und ist verschwunden, wie sein Schatten vor ihm, als ihm die Sonne über dem Scheitel stand. Und dann war noch seine Stimme in der Luft. Dann nichts mehr. Das war Bolbig. Gablonski schüttelt die Asche aus der Hand. Ich geh mit, Brigadier! 9. Bild. Schnee. Die Brigade auf offener Bühne. Eislachen. Eine Weihnachtstanne mit Skorbut. Hagel in Böen aus der Windmaschine. Ein Bauwagen auf Kufen, eingeschneit. Klammern mit Mütze. Da schwimmt was im Gestöber. Die Ingenieurin mit dem Rücken zum Wind kommt auf die Bühne. Frost im Beton! Mein Knochen auch. Und die gehen mir vor. Lang genug war die Schicht auf Eis. 9 Stunden. Die Ablösung findet den Weg nicht. Das duckt sich ins Bier vor jedem Wind. So faul wie grün. Am Kühlturm. Schlee schwankt. Barker stützt sie. Ich kann gut allein gehen. Bin ich krank? Sie fällt um. Barker hebt sie auf. Ich kann... Wir wissen, was du kannst. Engpässe weiten, Havarien ausbügeln und Löcher stopfen im Materialfluss, Kraftwerke strecken und Werkhallen nähen. Alles mit einem blauen Augenblick. Grau. Tränen. Klammern reicht ihr ein riesiges, rot kariertes Taschentuch. Deine Krankheit ist Natur. Der Mensch wäre längst schon bei den Mammuts, wäre die Krankheit ausgestorben, die du im Leib hast. Wirst du rot vor mir? Ich bin der Schneemann. Mir schlägt kein Baum aus. Aber das weiß ich. Kurz lebt, was in der Mutter stirbt. Und kein Beton macht dich neu, wenn's dich umbringt. Zeig mir den Bau, der ein geborenes wert ist. Was ist ein Kühlturm? Morgen steht ein neuer. Die Welt ist billig. Und der Mensch ist teuer. Tränen bei Klammern. Sie gibt ihm sein Taschentuch zurück. Barker fasst sie unter. Sie brauchen mich nicht zu tragen. Geben Sie mir nur Ihren Arm, wenn der Boden schwimmt. Es geht vorbei. Kein Risiko. Barker trägt sie. Du wärst mir leichter, wärst du schwer von mir. Die Liebespaare gehen in die Sträucher oder in die Betten. In jeder Minute auf dem Flugstern hier mit Baggern umgegraben. Und mit Bomben. Mit unserem Schweiß gewaschen. Blut. Mit Blut. Kraut, mit Kraut bewachsen, bebaut mit Steinen, Stein, über dem Lärm aus Stimmen und Papier, geht einem Mann in einer Frau die Welt auf. Siehst du die Städte, die wir morgen bauen? Ein Lichtmeer zwischen Wolken in der Schwebe scheinen sie aus der Zukunft hinterm Schnee im Negativ durch meine Augendecke. Die nach uns wohnen drin und die nach denen gehen ohne Schritt durch Türen, jetzt noch Wald, sitzen ohne Gewicht auf laubigen Stühlen, am grünen Tisch und reden ohne Stimme. Ihre Gesichter sind aus Schnee, vom Fleisch noch nicht verzogen und kein Unterschied. Und mit Schneeaugen sehen sie mehr als wir. Mit Schneeaugen sehen sie mehr als wir. Und aus den Sternen heute noch überm Pflug wächst Brot in ihre 32 Zähne. Kein anderer wollte ich sein als ich und ich, seit ich das Und kenne zwischen mir und mir. Mein Lebenslauf ist Brückenbau. Ich bin der Ponton zwischen Eiszeit und Kommune. Könnte ich die Zeit zurückdrehen auf den Punkt, knapp wie die Spanne zwischen Schnee und Wasser, in dem er eins gewesen ist mit dir? Gern lasse ich mich in jeden anderen sperren, ob er der Erste war oder der Letzte, von dem dein Schoß blüht. Pause. Wo ist der Sekretär? Konferenz in Halle. Pause. Das unterm Schnee heißt Wartburg. Weiter mit PS, wenn er den Frost verdaut hat und hört wieder auf Benzin. Das Baufeld ist leer. Entfernt die Sonne. Der Parteisekretär im Mantel. Schlee steht. Belfert will dich vor die Parteileitung zitieren, wegen Gefährdung der Baumoral. Ich kann seinen Antrag nicht ablehnen, ohne dass ich mich verdächtig mache. Ich wollte auch, wir wären 100 Jahre jünger oder die Zeit wäre älter umso viel. Vater und Mutter Worte, die nichts mehr bedeuten. Ein Kind hat so viel Mütter, wie es Mütter gibt, so viel Väter wie Väter. Und was zwei tun, ist nicht für alle. Belfert weiß gut, dass er auf mich zielt. Er sitzt fester, wenn er schon hierbleiben muss, mit einem anderen Parteisekretär. Das ist sein Kinderglaube. Wir können Belfert nicht allein regieren lassen. Ich werde dich fragen müssen, wer der Vater ist. Und du wirst es mir nicht sagen. Darum bitte ich dich jetzt. Hör auf. Hör auf zu lachen. Entschuldige. Ich finde es auch nicht sehr komisch. Es war dein ungeborenes Kind in mir, das über dich gelacht hat. Es lebt morgen. Nicht mehr dein Kind, wenn ich dir die Lüge sage, die du brauchst. Wer braucht sie außer dir? Und wenn du sie brauchst, wer braucht dich? Wir werden Kinder haben, die Kinder haben werden. Eine Generation macht die nächste, die Zukunft uns aus dem Gesicht geschnitten. Der Kommunismus, gut oder schlecht, wie wir ihn gemacht haben. Wir und wir. Du weißt es. Kommunismus aus der Hand? Was geht, hat den Weg an den Schuhen. Was willst du? Ist ein Fundament gerissen? Brennt ein Kühlturm? Ist ein Stern entgleist? Wer braucht die Sterne? Ich werde also lügen für dich und das ist die Wahrheit. Dein Kind wird keinen Vater haben. Wir werden uns mit Genosse anreden, wie vorher. Ich werde den Vogel nicht einscharren, der im Frühjahr singt. Du wirst die Sonne nicht aus dem Himmel reißen. Ich werde den Vogel nicht einscharren, der im Frühjahr singt. Du wirst die Sonne nicht aus dem Himmel reißen. Der Schnee wird nicht liegen bleiben bis zum nächsten Winter. Heiner Müller, der Bau. Erzählerin. Valerie Ceplanova. Es spielten Barka, Jörg Schüttauf, Donat, Thilo Werner, Schlee, Marina Frenk, Belfert, Bernhard Schütz, Hasselbein, Maximilian Brauer, Bolbich, Martin Reinke, Klamann, Florian Lukas, Gablonski, Mirko Kreibich, Dreier, Stefan Grossmann, Bezirkssekretär, Michael Wittenborn, alter Genosse, Jürgen Holz. Dramaturgie, Thomas Fritz. Arrangements und Komposition, Michael Hinze. Bass, Sebastian Herzfeld. Schlagzeug, Ralf Schneider. Gitarre, Holger Gottwald. Ton, Holger König und André Lühr. Schnitt Christian Grund. Regieassistenz Matthias Seimer und Thekla Harre. Regie Stefan Karnis. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2018.